Syriens Krieg und Mossack Fonsecas Beitrag. Es ist unheimlich. Wenn wir in unsere Daten schauen, stoßen wir immer wieder auf E-Mails, die nur wenige Tage alt sind. Es ist fast, als würden wir in Echtzeit mitlesen, als wären wir im Innenleben dieser Kanzlei, die so vielen Verbrechern behilflich ist. Als stünden wir hinter den Mitarbeitern in Panama-Stadt, deren Namen uns inzwischen schon geläufig sind, und würden ihnen über die Schulter auf den Bildschirm sehen. Nur sie sehen uns nicht. Noch unheimlicher wird es, wenn in diesen E-Mails von uns die Rede ist, uns, der Süddeutschen Zeitung. Wie in der E-Mail vom 9. März 2015, in der Angestellte der Kanzlei unsere SZ-Artikel über die Razzia bei der Commerzbank und die Rolle Mossack Fonsecas intern herumschicken, mehr oder weniger gut von Google Translate auf Spanisch übersetzt. Oder die E-Mail vom 19. Februar 2015, in der gefragt wird, ob es wahr sei, dass der verurteilte Drogenhändler Arturo Del Tiempo Marquez Mosfon-Kunde sei. Nach ihm hätten tags zuvor Journalisten gefragt. Diese Journalisten waren wir. Panama liest also mit, was wir veröffentlichen. Das wissen wir jetzt. Aber sie wissen nicht, dass wir mitlesen, wenn sie E-Mails schreiben. Mit einem Schaudern sehen wir eine E-Mail, in der die Marketingabteilung von Mossack Fonseca vor investigativen Undercover-Journalisten warnt. Alle Mossfon-Kollegen sind aufgerufen, vorsichtig zu sein. Wir stoßen zudem auf die Tagesordnung des Mossfon Corporate Strategy Meetings, eines Strategietreffens im April 2015. Tagesordnungspunkt 2 ist Mossfon in den Medien und der deutsche Fall. Gemeint sind offenbar wir. Mossfon scheint sich im Klaren darüber zu sein, dass die Art ihrer Geschäfte in den Medien kritisch beurteilt wird, und zwar aus guten Gründen. John Doe, guten Morgen. SZ, hallo, alles gut? John Doe, soweit, es sind mehr Daten unterwegs. SZ, okay. John Doe, ich glaube, darin sind Firmen, die eine Verbindung zu Syriens Diktator Assad haben. SZ, wir kennen die Gerüchte, dass Mossfon für Assads Leute gearbeitet haben soll. John Doe, die Gerüchte scheinen zu stimmen. SZ, haben Sie Firmennamen? John Doe, einige. Diese hier sollten ein guter Anfang sein. Ramak Ltd., Dawling International Ltd., Cara Corporation, Seadale International Corporation, Hoxim Lane, Management Corporation, Lorry Limited, Drex Technologies S.A. Die letzte dieser Firmen, die Drex Technologies, kommt uns bekannt vor. Sie tauchte schon bei SwissLeaks auf. In unseren Daten finden wir nun die Drex Technologies S.A. in einem Ordner mit der Nummer 537658. Das ist die Mossfon-interne Registrierungsnummer. In dem Ordner liegen 124 Dateien, PDFs, E-Mails, Word-Dokumente, Fotos. Das ist die erste konkrete Spur zu Syriens Diktator Bashar al-Assad. Wir schauen uns die Firmen näher an, wir suchen selbst weiter. Und tatsächlich, Mossack Fonseca verwaltete offenbar ein ganzes Geflecht von Briefkastenfirmen, die dem Regime des grausamen Machthabers Syriens nahestehen. Nur zur Klarstellung. Assads Name kommt in den Dokumenten natürlich nicht als Eigentümer oder Direktor vor. Versuchen Sie mal außerhalb Syriens ein Konto oder eine Firma auf den Namen Bashar al-Assad anzumelden. Es wird Ihnen nicht gelingen. Für so etwas haben Diktatoren, Mafiachefs und andere Verbrecher ihre Vertrauensleute. Im Englischen lautet der Begriff für diese Gattung schön anschaulich Bagman, also Taschenmänner. Gemeint sind die Leute, die für ihre mächtigen Hintermänner Geld reinholen, verwalten, anlegen und wieder dorthin bringen, wo es gebraucht wird. Wenn heute Hunderttausende Syrer ihr Land verlassen, dann ist ein erheblicher Teil dieser Menschen nicht auf der Flucht vor dem Islamischen Staat, sondern vor Assad. Und Helfer wie Mossack Fonseca und Assads Bagman sorgen dafür, dass dem Regime die Devisen nicht ausgehen. Devisen, mit denen Söldner bezahlt und die gefürchteten Schabia-Milizen mit Waffen und Fahrzeugen ausgestattet, mit denen Giftgas organisiert und Foltergefängnisse unterhalten werden können. In unseren Daten finden wir dutzende Male den Namen Rami Makhlouf, Assads wohl wichtigstem Finanzier. Ein Mann, der in Syrien von der Opposition gehasst wird. Als dort 2011 Proteste ausbrachen, verbrannten die Demonstranten nicht nur Bilder von Assad, sie zerstörten auch Filialen des Telefonriesen Syriatel. Rami Makhlouf ist der Eigentümer von Syriatel. Sie schrien, Makhlouf ist ein Dieb. Vermutlich ist Rami Makhlouf der reichste Mann des Landes. Ihm gehören neben Syriatel auch Anteile an diversen Banken, Duty-Free-Ketten, eine Fluglinie und vieles mehr. In Syrien fragt man längst nicht mehr, was ihm gehört, sondern eher, was bitte nicht? Die New York Times schrieb, Makhlouf sei die syrische Symbolfigur dafür, wie wirtschaftliche Reformen aus einem Spezelsozialismus Spezelkapitalismus machen, in dem die Armen ärmer werden und die gut vernetzten Reichen unglaublich reicher. Rami Makhlouf, geboren 1969 in Damaskus, ist ein Cousin von Bashar al-Assad. Makhloufs Tante Anissa ist die Witwe des verstorbenen Präsidenten Hafiz al-Assad, dem Vater des aktuellen Herrschers. Als Kinder waren Rami und Bashar Spielkameraden, heute sind sie enge Verbündete. Hier der Staatschef, dort der Geschäftsmann, auf dessen Gelder und Verbindungen Assad jederzeit bauen kann. Das US-Außenministerium zählt Rami Makhlouf zu den Finanziers des Regimes, wie aus einer Botschaftsdepesche aus dem Jahr 2007 hervorgeht, die WikiLeaks veröffentlicht hat. Makhloufs Reichtum hat, soweit bekannt, weniger mit Fleiß und harter Arbeit zu tun, als mit Skrupellosigkeit und Brutalität. Rami Makhlouf hat Einschüchterung verwendet und durch seine engen Verbindungen zum Assad-Regime unzulässige Geschäftsvorteile auf Kosten gewöhnlicher Syrer erhalten, sagte im Jahr 2008 Stuart Levey, der als Unterstaatssekretär im US-Finanzministerium für Terrorismus und Finanzfragen tätig war und der mittlerweile, Ironie der Geschichte, für HSBC arbeitet. Ausgerechnet für jene Bank, die lange Jahre mit Makhlouf Geschäfte gemacht hat, wie die ICIJ-Recherche SwissLeaks aufdeckte. Jedenfalls ist Rami Makhloufs Verbindung zu Assad kein Geheimnis. Er ist eine der wichtigsten Stützen des Regimes und genau deswegen international ein Geächteter, mit dem man keine Geschäfte macht. Mossack Fonseca schien das anders zu sehen. Die Kanzlei arbeitete jahrelang mit dem Mann, der zwischen Dubai und Damaskus pendeln soll und sich in Syrien aus gutem Grund kaum in der Öffentlichkeit sehen lässt. Die älteste Firma Makhloufs, die wir in den Daten finden, heißt Ramak Limited und wurde 1996 auf den britischen Jungferninseln gegründet. Damals ist Makhlouf erst Mitte 20. Er übernimmt eine syrische Firma nach der anderen, sticht Mitbewerber aus, wird reich und reicher. Über ihm schwebt dabei stets die schützende Hand von Assads Familie. Makhlouf habe auf diese Weise missbräuchlich von der öffentlichen Korruption des syrischen Regimes profitiert und diese unterstützt, befinden die US-Behörden und setzen ihn 2008 auf ihre Sanktionsliste. Sanktionen sind eine der wichtigsten völkerrechtlichen Waffen. Damit sollen die Regierungen eines Landes oder die herrschende Elite zum Einlenken gebracht werden, etwa um Schluss zu machen mit der Unterdrückung der eigenen Bevölkerung, Feindseligkeiten gegenüber anderen Ländern, Terrorismus oder Völkermord. Sanktionen setzen da an, wo es wehtut, beim Geld. Das Prinzip ist relativ simpel. Die UN, EU oder einzelne Länder wie die USA versuchen einzuschätzen, welche Personen Macht und Einfluss haben. Im Fall Syrien sind das erstmal Assad und seine Familie, dann folgt der enge Kreis Minister, Geheimdienstler oder eben Finanziers wie Rami Makhlouf, der zugleich Familie ist. Diese Namen werden auf die Sanktionsliste gesetzt, um der Welt zu zeigen, seht her, wer mit diesen Leuten Geschäfte macht, wird Probleme bekommen. Seit 2008 dürfen US-Bürger also keine Geschäfte mit Makhlouf mehr machen. Auf amerikanischem Boden darf nichts geschehen, wovon er profitieren könnte. Manche Juristen deuten die Embargo-Regeln sogar so, dass es verboten ist, in US-Dollar Geschäfte mit ihm zu machen. Wer gegen diese Regeln verstößt, muss damit rechnen, bei der nächsten Einreise in die USA Probleme zu bekommen. Sanktionsbrecher riskieren außerdem, dass sie selbst auf einer Sanktionsliste landen, dass ihr Vermögen eingefroren wird oder Tochterfirmen in den USA beschlagnahmt werden. Auf gut Deutsch: Man sollte sich eher nicht mit sanktionierten Personen einlassen. Im Falle Mosfon ist das besonders wichtig, denn das Unternehmen unterhält auch Büros in Las Vegas, in Miami, in Wyoming, also in den USA. Jeder Geschäftsmann, der bei klarem Verstand ist, hätte also spätestens 2008 sämtliche geschäftliche Verbindungen zu Maklouf gekappt. Nicht so Jürgen Mossack und Ramon Fonseca. Der Name Maklouf findet sich auch nach 2008 noch in den Geschäftsunterlagen von Mossack Fonseca und selbst noch nach 2011, als die Europäische Union dem Beispiel der USA folgt und ebenfalls Sanktionen gegen den Assad-Finanzier Maklouf verhängt. Andererseits, dafür sind Briefkastenfirmen ja schließlich da. Sie sollen die Identität von Firmeneigentümern verheimlichen. Der Rohstoff, von dem Firmen wie Mossack Fonseca leben, ist die Verschwiegenheit. Und dafür bezahlen nicht nur, aber eben auch Terroristen, Waffenschieber, Diktatoren eine Menge Geld. Sanktionen stoßen bei Briefkastenfirmen schnell an ihre Grenzen. Sanktionierte Personen können sich relativ einfach dahinter verstecken. Statt Rami Maklouf macht dann halt eine seiner Briefkastenfirmen Geschäfte. Und zunächst einmal kriegt davon niemand etwas mit. Kein Wunder also, dass es bei der UN oder beim US-Finanzministerium ganze Teams gibt, die nur eine Aufgabe haben, herauszufinden, hinter welchen Firmen womöglich der Finanzier eines Diktators oder Terroristen steckt. Denn sobald das bekannt ist, kann diese Firma auch auf die Sanktionsliste gesetzt werden. So wie Maklouf's Drax Technologies, jene Firma, deren Akten wir nun vor uns haben. Aber erst 4 Jahre, nachdem Rami Maklouf auf die US-Sanktionsliste gesetzt wird, folgt seiner Drax. Das amerikanische Finanzministerium begründet den Schritt im Juli 2012 damit, dass Maklouf die Firma nutze, um seine internationalen Finanzbeteiligungen zu ermöglichen und zu verwalten. Wie die US-Behörden zu diesem Schluss kommen, ist unklar. Was wir in unseren Daten sehen: Laut Gründungsurkunde wird Drax Technologies S.A. am 4. Juli 2000 gegründet. Offizieller Firmensitz sind die britischen Jungferninseln. Der Name Rami Maklouf taucht gut 12 Mal in dem Firmenordner auf. Aber nicht nur ihn finden wir, sondern auch Rami Maklouf's Bruder Hafez, Oberst und Regionalchef des syrischen Inlandsgeheimdienstes. Hafez Maklouf, laut unseren Daten der alleinige Eigentümer einer Firma namens Eagle Trading and Contracting Limited, war zeitweise für ein berüchtigtes Foltergefängnis in Damaskus zuständig. Außerdem vermuten Experten, dass er verantwortlich war für Giftgasangriffe auf die Stadt Ghouta. Dort starben im August 2013 hunderte Menschen bei einem Saringasangriff. Seit 2007 steht er auf der Sanktionsliste der USA, seit 2011 auf der EU. Dennoch gehörte ihm die Firma bis mindestens 2013. Anmerkung: Hafez Maklouf antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Und wir finden noch 2 weitere Brüder. Eyad Maklouf, Hauptmann der syrischen Armee und Geheimdienstoffizier, weil er an Angriffen auf Zivilisten beteiligt gewesen sein soll, setzte ihn die EU auf ihre Sanktionsliste. Und Ehab Maklouf, seinerseits sanktioniert, weil er Vizepräsident von Syriatel ist und das Regime angeblich mit Geld versorgt, um Demonstrationen niederzuschlagen. Er ist zeitweise an mehreren Firmen beteiligt. Die Hoxim Lane Management Corp. gehörte ihm den Daten zufolge selbst. Anmerkung: Weder Eyad noch Ehab Maklouf antworteten bis zum Redaktionsschluss dieses Buches auf eine entsprechende Anfrage. Wie kann man mit diesen Menschen Geschäfte machen? Diese Frage richtet, wenn auch nicht ganz so moralisch, der Schweizer Tagesanzeiger im Frühjahr 2015 an Mossack Fonseca. Die Kollegen haben unsere Berichterstattung über die Kanzlei Ende Februar 2015 verfolgt, in der auch Rami Makhlouf erwähnt wurde. Auf die direkte Frage nach Rami Makhlouf erhält die Zeitung diese Antwort. Mossack Fonseca wusste nicht, dass Herr Makhlouf oder irgendwelche anderen Assad-Verbündete indirekt unsere Dienstleistungen nutzen oder missbrauchen. Entschuldigung? Mossack Fonseca wusste nichts? In Großbuchstaben? Makhlouf hatte ja nicht nur eine Firma bei Mosfon, sondern ein ganzes Netz von Offshore-Gesellschaften. Und davon will Mosfon nichts gewusst haben. Das ist höflich formuliert. Nicht ganz die Wahrheit. Genauer gesagt ist es gelogen. Nachweisbar war Rami Makhlouf seit mindestens 1998 in den Mossack Fonseca-Akten als Mehrheitsaktionär der Offshore-Firma Polter Investments geführt worden. Er hielt 70% der Anteile. Spätestens seit 1998 wusste Mosfon also, dass er einer ihrer Kunden war. Wie die Kanzlei Jürgen Mossack solche Problemfälle intern diskutiert, zeigt ein Mailwechsel aus dem Frühjahr 2011. Die Compliance-Abteilung von Mosfon, also jene Abteilung, die darauf achten muss, dass im Alltagsgeschäft alle Richtlinien und Gesetze eingehalten werden, wendet sich an die Partner und Geschäftsführer. Wolle man wirklich weiter mit Rami Makhlouf Geschäfte machen? Wenn jemand auf einer Sanktionsliste stehe, sei das doch eine ernstzunehmende Warnung und man sollte sich von so jemandem doch distanzieren, oder nicht? Der Schweizer Jurist Christoph Zollinger, der als eine Art Juniorpartner der Kanzlei agiert, wischt alle Bedenken vom Tisch. Von meiner Seite, so schreibt er in einer E-Mail vom 17. Februar 2011, könne man die Makhloufs als Kunden behalten. Schließlich habe ja auch die Londoner HSBC offenbar keine Probleme mit ihnen. Anmerkung: Die HSBC verwies nach einer entsprechenden Anfrage auf eine frühere Stellungnahme, wonach sich die Bank global an alle relevanten Sanktionen halte. Mossack Fonseca diskutiert intern die problematische Personalie Rami Makhlouf und es stellt sich sogar heraus, dass der Fall auch mit der HSBC diskutiert wurde. Und später behauptet Mosfon, nicht zu wissen, dass der Assad-Finanzier einer ihrer Kunden ist. Die Wahrheit ist, Mosfon hat womöglich jahrelang dazu beigetragen, dass der Geldfluss nach Syrien nicht versiegt ist. Für Jürgen Mossack, der in die Entscheidung um Makhlouf unseren Unterlagen zufolge eingebunden war, könnte dies gravierende Folgen haben. Anmerkung: Auf unsere Anfrage antwortete Jürgen Mossack bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Jedenfalls, wenn wir richtig liegen mit unserer Vermutung, dass er, neben der panamaischen, auch noch immer die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Wir haben jedenfalls eine Kopie seines deutschen Passes in den Daten gefunden, gültig bis 2006. Er hat den Pass also seit den 60er Jahren immer wieder verlängert. Warum sollte er das 2006 nicht getan haben? Wenn er die deutsche Staatsbürgerschaft nicht abgegeben hat, könnte er das bereuen. Deutschen Staatsbürgern droht bei Bruch von EU-Sanktionen eine Strafe von bis zu 10 Jahren Haft. In ihrer Antwort an den Schweizer Tagesanzeiger versuchte Mossack Fonseca, die Vorwürfe der Geschäftemacherei mit Diktatoren indes dadurch zu entkräften, dass es für Mosfon doch ziemlich idiotisch wäre, so etwas zu tun. Achtung! Wer könnte glauben, dass Mossack Fonseca riskieren würde, seine über mehr als 37 Jahre sorgfältig aufgebaute Reputation willentlich, wissentlich oder auch nur versehentlich zu beeinträchtigen, indem man Kriminellen, Diktatoren oder Geldwäschern behilflich ist und das, wie Mosfon in Großbuchstaben schreibt, für ein paar hundert Dollar an jährlichen Gebühren? Ja. Wer könnte das nur glauben? Wer könnte glauben, dass Mossack Fonseca nicht nur skrupellos, sondern offenbar ihrer Meinung nach auch noch idiotisch ist? Vielleicht sollte man eher fragen, wer kann fassen, wie dreist Mossack Fonseca ist? Für uns bedeutet dieser Fall nicht nur, dass wir die Linie zu Assad ziehen können. Er zeigt uns auch, wie Mossack Fonseca agiert. Es ist eine Firma, die ohne jedes Skrupel Lügen verbreitet und Fakten verdreht, wenn es denn angebracht scheint. Der Fall Mark Luff macht außerdem anschaulich, warum die Existenz von anonymen Briefkastenfirmen ein existenzielles Problem für Millionen von Menschen ist. Weil sie Diktatoren helfen können, die Sanktionen der Weltgemeinschaft zu unterlaufen. Weil sie brutalen Machthabern helfen können, die Länder auszuplündern, die sie kontrollieren. Und weil sie es ihnen ermöglichen, dieses Diebesgut irgendwo in Offshore-Firmen zu verstecken, wobei das zugehörige Konto oft in der Schweiz oder in Luxemburg angesiedelt ist. Im Fall Rami Mark Luff bei der Schweizer HSBC. Auf die SZ-Anfrage im Februar 2015 hat Moss von geantwortet, sie würden Personen, die auf Sanktionslisten stehen, nicht als Kunden akzeptieren. Wir suchen uns deshalb die Sanktionslisten der UN, der EU und der USA raus, ein Who is Who der Diktatoren, Terroristen sowie Völkermörder und ihrer Firmen. Es sind hunderte Namen, jeweils mit allen möglichen Schreibweisen. Die vergleichen wir mit unseren Daten und staunen. Moss von macht mit niemandem Geschäfte, der auf Sanktionslisten steht? Von wegen. Wir finden Helfershelfer afrikanischer Diktatoren, mittelamerikanische Drogenbosse, verurteilte Sexualstraftäter, dazu ihre Briefkastenfirmen. Es sind so viele, dass wir schnell den Überblick verlieren. Wir schreiben Listen, vergleichen Angaben in den Daten mit Informationen von EU, UN und den USA. Hier ein Auszug. Braden Camp, John Arnold. Der in Südafrika geborene Waffenhändler stand von 2009 bis 2012 wegen seiner engen Verbindungen zur Regierung von Simbabwe auf der EU-Sanktionsliste. Das US-Finanzministerium sieht in ihm einen Kumpanen des Mugabe-Regimes und sanktioniert Braden Camp sowie 20 seiner Firmen seit 2008. Anmerkung? Auf unsere Anfrage antwortete John Braden Camp bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Mark Luff, Ehab, der Cousin von Syriens Präsident Bashar al-Assad, wurde im Mai 2011 von der EU sanktioniert, da er das Regime finanziert und so dazu beiträgt, Demonstrationen niederzuschlagen. Mark Luff, Ehab, der Cousin von Bashar al-Assad, und Offizier des syrischen Geheimdienstes, wurde im Mai 2011 auf die EU-Sanktionsliste gesetzt, weil er an der Niederschlagung von Protesten beteiligt gewesen sein soll. Mark Luff Hafez, der Oberst und frühere Regionalchef des syrischen Inlandsgeheimdienstes, wurde im Mai 2011 zusammen mit seinen Brüdern von der EU sanktioniert. Mark Luff Rami, der mutmaßlich reichste Mann Syriens, wurde im Februar 2008 von den USA sanktioniert, die EU folgte im Mai 2011. Nda Amechi Jean-Claude. Die EU setzte den Banker 2011 auf ihre Sanktionsliste, weil er bei der Finanzierung der unrechtmäßigen Regierung des damaligen Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, geholfen haben soll. Anmerkung? Jean-Claude Nda Amechi antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Rautenbach Muller Conrad. Der Unternehmer und seine von Moss von verwaltete Firma Richpoint Overseas Developments waren von 2008 bis 2014 wegen seiner Nähe zu Simbabwes Autokraten Robert Mugabe von den USA sanktioniert. Die EU hoben ihre 2009 verhängten Sanktionen 2012 auf. Anmerkung: Konrad Muller-Rautenbachs Anwalt betonte, dass sein Klient von beiden Sanktionslisten mittlerweile entfernt worden sei. Bei dieser Entscheidung von der EU und den USA seien auch die mit Rautenbach verbundenen Firmen berücksichtigt worden. Stjepanovic Savo. Der Slowene wurde im Februar 2015 von den USA sanktioniert, weil er einem internationalen Steroid-Schmugglerring angehören soll. Anmerkung: Savo Stjepanovic erklärte auf Anfrage, er habe auch erst aus den Medien erfahren, dass er von der US-Regierung sanktioniert würde. Er habe bereits beantragt, von der Liste gelöscht zu werden. Die von Mosfon verwaltete Firma sei gegründet worden, um im Google Play Store Handy-Apps verkaufen zu können. Für slowenische Firmen sei dies nicht möglich. Ternavsky Anatoli. Der Weißrusse stand von 2012 bis 2014 auf der Sanktionsliste der EU, weil er dem weißrussischen Autokraten Alexander Lukaschenko nahestehen soll. Anmerkung? Eine Sprecherin von Anatoli Ternavsky sagte, sie sehe die Sanktionen als politisch motiviert an. Die von Mosfon verwaltete Firma sei, Stand Frühjahr 2016, noch aktiv. Timchenko Gennady, der russisch-finnische Oligarch, wurde im März 2014 im Zuge der Krim-Krise auf die US-Sanktionsliste gesetzt. Anmerkung? Eine von Gennady Timchenko beauftragte Rechtsanwaltskanzlei erklärte, dass sich ihr Mandant keiner ihn und oder die von uns, Anmerkung der Verfasser, erwähnten Firmen betreffenden Umstände bewusst ist, die eine Verletzung von Sanktionen durch eine US-Person begründen. Mossack von Secker scheine, so die Anwälte Timchenkos, nicht die zum Bruch von Sanktionen erforderliche Verbindung zu den Vereinigten Staaten von Amerika aufzuweisen. Routiniert versorgte Moss von solche Personen über Jahre hinweg mit Briefkastenfirmen. Selbst wenn Firmen oder ihre Teilhaber ins Visier der Behörden gerieten und auf Sanktionslisten gesetzt wurden, sah Moss von darin offenbar nicht immer einen zwingenden Grund, sofort die Geschäftsbeziehungen abzubrechen. Das zeigen die folgenden Fälle. Broadway Commerce. Die Firma wurde 2012 von den US-Behörden sanktioniert. Zu den Direktoren des Unternehmens gehörte die als Königin des Südens bekannt gewordene Guatemaltekin Marlory Dadiana Chacon Russell. Sie hat laut dem amerikanischen Finanzministerium einst einen der größten Drogenringe Zentralamerikas aufgebaut. Anmerkung? Marlory Dadiana Chacon Russell und ihre Anwälte wollten sich auf Anfrage nicht zu der Angelegenheit äußern. Drax Technologies S.A. Die USA sowie die Europäische Union haben die 2000 auf den britischen Jungferninseln gegründete Firma 2012 auf die Sanktionsliste gesetzt, weil sie Rami Makhlouf gehörte. Anmerkung: Rami Makhlouf antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine Anfrage zu Drax Technologies S.A. Kuo Oil Pte. Ltd. Die in Singapur sitzende Firma wurde von 2012 bis 2016 von den USA sanktioniert, weil sie zwischen 2010 und 2011 Öl im Wert von mehr als 25 Millionen Dollar in den Iran geliefert und damit das Handelsembargo gebrochen haben soll. Anmerkung: Kuo Oil Pte. Ltd. antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Offlas Trading S.A. Die Firma wurde im Dezember 2010 von den USA sanktioniert, weil Qasim Tajidin hinter ihr stehen soll, ein wichtiger Finanzier der Hisbollah. Anmerkung: Ein Anwalt von Qasim Tajidin erklärte auf Anfrage, sein Mandant sei weder Mitglied noch Unterstützer der Hisbollah. Petropars Ltd. Die Firma war von Juni 2010 bis Anfang 2016 von den USA im Zuge des Iran-Embargos sanktioniert. Anmerkung: Petropars Ltd. antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Timpani Exports Limited. Das Unternehmen, mit Sitz auf den britischen Jungferninseln, wurde im November 2008 von den USA sanktioniert, weil es dem oben bereits erwähnten John Arnold Bredenkamp gehörte, der zum engsten Kreis des simbabwischen Autokraten Robert Mugabe gezählt wurde. Wir schicken unsere Funde auch an das ICIJ. Mittlerweile telefonieren, chatten oder mailen wir fast täglich mit ICIJ-Chef Gerard Ryle. Er stellt Fragen, wir antworten. Die Struktur der Daten, die Steueroasen, die wir in den Daten am häufigsten gefunden haben, die Nationalitäten jener Leute, deren Passkopien wir in den Unterlagen sehen, Gerard will einfach alles wissen. Nur, ob er und das ICIJ in das Projekt einsteigen wollen, hat er noch immer nicht festgemacht. Wir suchen derweil in jeder freien Minute in den Daten und finden immer neue Geschichten. So ernst die meisten sind, Waffenhändler und Diktatoren etwa sind für unzählige Tote verantwortlich, so absurd sind manche. Schon seit längerem suchen wir immer wieder nach der ehemaligen ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Timoschenko und ihrem Vorgänger Pavel Lazarenko. Die beiden sollen in den 90er Jahren Millionen Dollar verschoben haben. Lazarenko wurde später erst von einem Schweizer Richter, dann von einem US-Gericht wegen Geldwäsche zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Als nicht angeklagte Mitverschwörerin nannten die US-Ermittler damals Julia Timoschenko. Wir geben also wieder einmal Lazarenko in unser Suchtool ein und finden unter anderem einen Fax, unterschrieben von Pavel Lazarenko höchstpersönlich. Und zwar nicht irgendwann in den 90er Jahren, sondern am 21. April 2005. Das Absurde an diesem Fax: Lazarenko behauptet, er habe erst vor wenigen Wochen davon erfahren, dass ihm eine gewisse Gateway Marketing Incorporated gehöre, eine Briefkastenfirma, die Mossack Fonseca verwaltet. Jetzt bittet Lazarenko um alle Dokumente, die damit zu tun haben. Hoppla! Eine Briefkastenfirma! Lazarenko schickt das Fax aus Kalifornien, wo er damals in einer grotesk überdimensionierten Villa lebt. Es gibt etliche Bilder vom Anwesen mit seinen 6 Pools auf verschiedenen Ebenen. Wir haben also einen weiteren Staatschef in unseren Daten. Nach den Spuren, die zu Assad, Putin und den Kirchners führen, zum isländischen Premierminister und zum ehemaligen nicaraguanischen Präsidenten Arnoldo Fatman Alemán, nun also die Ukraine. Mittlerweile lohnt es sich, die Fälle in einen speziell benannten Ordner zu sortieren: Staatschefs. Süddeutsche Zeitung. In einer Schweizer Zeitung steht eine Geschichte über Mossack Fonseca und das Leak. Der Autor hat auch Moss von dazu befragt. John Doe? Wirklich? Und was sagt Mossack Fonseca? SZ. Sie sagen, aus unserer Organisation wurden bis heute keine Daten geleakt. John Doe? Ha, kein Leak. Wenn da kein Leak ist, frage ich mich, warum ich all den Speicherplatz für die Daten brauche. Woher unsere Quelle die Daten hat? Natürlich würden wir das gerne so genau wie möglich wissen, aber es ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Daten echt und gesellschaftlich relevant sind. Relevant sind sie ohne jeden Zweifel, und auch die Echtheit steht für uns nach etlichen Cross-Checks grundsätzlich außer Frage. Dennoch. Jeder investigative Journalist hat den Albtraum, gefälschten Daten aufzusitzen. Die Einsicht, dass kein Mensch einen derart riesigen Datenhaufen fälschen könnte, hilft uns nur bedingt. Denn es würde reichen, wenn nur ein entscheidendes Dokument gefälscht und dort platziert würde. Dann wäre das ganze Projekt in der Kritik, selbst wenn 99% der Daten echt wären. Wir haben unsere Dokumente bereits mit Gerichtsunterlagen, öffentlichen Registern und weiteren Quellen verglichen und sind auf keinerlei Auffälligkeiten gestoßen. Aber da ist noch etwas, was uns zusätzlich Sicherheit verleiht. Wir haben ja erfahren, dass deutsche Steuerfahnder vor einiger Zeit Moss von Daten angekauft haben. Diese Daten konnten wir über Umwege mit unseren abgleichen. Zwar sind unsere Daten ungleich aktueller und um ein Vielfaches größer, aber die Daten der Offshore-Firmen, die sowohl wir als auch die Fahnder haben, widersprechen sich an keiner Stelle. Auch mit ICIJ-Chef Gerard Ryle gehen wir diese Fragen wieder und wieder durch. Wer könnte ein Interesse daran haben, uns zu steuern? Wer könnte versuchen wollen, uns eine Falle zu stellen, und wie? Wie können wir die Vertrauenswürdigkeit der Quelle testen? Diese und andere Fragen münden letztlich immer in der Erkenntnis, dass nicht die Quelle entscheidend ist, sondern das Material. Dem vertrauen wir, und dieses Vertrauen basiert auch auf mittlerweile Hunderten von Crosschecks. Darin sind wir uns mit dem ICIJ-Chef einig, der inzwischen offiziell gemacht hat, dass unsere Daten ein eigenes ICIJ-Projekt wert sind. Die Planung beginnt. Mittlerweile haben wir allerdings ein Problem. Es sind zu viele Daten. Wir sind beide keine Experten im Umgang mit großen Datenmengen, auch wenn wir inzwischen bei einigen Projekten dieser Art mitgemacht haben. Aber der große Unterschied ist, dass die Daten dieses Mal nicht irgendwo landen, sondern direkt bei uns. Mit der Sicherung und Lagerung kommen wir noch halbwegs klar. Wir kaufen externe Festplatten, ein halbes Terabyte groß, wir verschieben Daten, machen Sicherheitskopien und verschlüsseln Laufwerke. Nur, wir können nicht mehr richtig suchen. Schon in den vergangenen Wochen war die Suche nur sehr eingeschränkt möglich, weil wir keine Texterkennung über die PDFs und abfotografierten Verträge laufen lassen konnten. Die Suchmaschine unseres PCs erkannte den Textinhalt nicht. Sie erfasste lediglich den Dateinamen und dass es sich um eine Bilddatei handelte. Inzwischen, bei rund 200 Gigabyte, haben unsere Computer kapituliert. IT-Experten erklären uns, dass die Rechner von so ziemlich allem zu wenig haben, was man zum Durchsuchen großer Datenmengen braucht. Speicherplatz, Arbeitsspeicher, Rechnerleistung. Wir brauchen also einen neuen Computer und zwar bald. Tatsächlich sind unser Ressortleiter und die Chefredaktion einverstanden, einen neuen, leistungsfähigen Laptop anzuschaffen. Wir bekommen sogar die Erlaubnis, diesen Laptop an unserem strengen Zentraleinkauf vorbeizubestellen. Die Sache ist nämlich die: Auf unsere Frage, wie lange es dauern würde, bis unser Speziallaptop bei uns im Büro läge, schätzt der Experte 4 bis 6 Wochen, wenn alles gut geht. Stattdessen bestellen wir online und haben das Ding schon eine Woche später im Zimmer. Der Laptop hat neben einigen technischen Spezifikationen vor allem eine Besonderheit. Er war noch nie am Netz. Sein WLAN ist deaktiviert und ein LAN-Kabel wird nie den Weg ins Gehäuse finden. Man nennt das Air Gap. Eine der vielen Lehren aus den Snowden-Leaks ist, dass ein Computer nur dann einigermaßen abhörsicher ist, wenn er nie am Netz war. Wenn ihn ein Air Gap, also ein Luftspalt, von anderen Systemen trennt. Geheimdienste können nämlich inzwischen sogar ausgeschaltete Handys fernsteuern. In einen Computer einzudringen, der an ein WLAN angeschlossen ist, ist ein Kinderspiel. Mit einem AirGap hingegen müsste ein Geheimdienstler direkt an den betreffenden PC, also ins Hochhaus der Süddeutschen Zeitung, vorbei am Sicherheitsdienst am Eingang. Alle paar Tage setzen wir uns zusammen und überlegen, wie wir weitermachen sollen. Die aktuelle Berichterstattung stört nur am Rande. Einer von uns recherchiert nebenbei an einem Skandal um mit Salmonellen verseuchte Eier. Der andere springt alle paar Wochen auf ein Thema wie die No-Spy-Affäre oder den Hackerangriff auf den Bundestag. Ansonsten halten uns unsere Kollegen Hans Leyendecker und Klaus Ott mit ihrem fast schon unheimlichen Ausstoß an Geschichten den Rücken frei. Dass die Gebrüder Obermeier schon seit Wochen an einem neuen Geheimprojekt arbeiten, fällt nicht weiter auf. Zu dieser Zeit haben wir gerade beschlossen, uns zunächst auf internationale Aspekte zu konzentrieren. Wir wollen verstehen, welche Bedeutung dieser immer weiter wachsende Datenberg international haben könnte, bevor wir die Daten weltweit streuen. Nach der Zusage des ICIJ läuft die Leak-Maschinerie gerade an. Gerard Ryle hat die Datenspezialisten des Vereins eingeweiht, die Reporter, die Organisatoren. Leiten soll das neue Projekt Marina Walker, Ryles Stellvertreterin. Die Argentinierin arbeitet seit 15 Jahren als investigative Journalistin und hat schon so ziemlich jeden Preis gewonnen, den es in diesem Metier zu gewinnen gibt. Den Investigative Reporters and Editors Award, den Preis des Overseas Press Club und den der Society of Professional Journalists. Vor allem aber ist Marina Walker eine fantastische Organisatorin. Sie ist perfekt für dieses Projekt. Und eine schier unendliche Zahl von Fragen will beantwortet werden. Welche Medien sollen mit an Bord? Wann fangen wir damit an, internationale Kollegen einzuweihen? Welche Rolle spielt die SZ bei diesem Projekt genau? Gleichzeitig diskutieren wir auch Vorgehensfragen wie: Welche Art der Kommunikation ist sicher? Wie transferieren wir erste Dokumente? Welchen Programmen können wir trauen? Unsere Recherchen werden vielen Leuten, die mit MOSFON Geschäfte gemacht haben, nicht gefallen. Das macht uns alle zu potenziellen Überwachungszielen. Wenn wir solche Fragen praktisch diskutieren, fühlt sich das normal an. Verschlüsselung ist ja nichts Neues. Aber sobald wir uns daran erinnern, wer da alles in den Daten ist, wird uns immer wieder unwohl. Wir haben jetzt schon etliche Male Spuren von Leuten gefunden, die offenbar schon Menschen haben umbringen lassen. Wollen wir darüber berichten? Wollen wir in das Visier der italienischen Mafia geraten oder der russischen Mafia? Beide Organisationen haben Verbindungen zu Briefkastenfirmen von Mossack Fonseca, ein Russe, dessen Namen wir finden, wurde wegen Waffendeals der russischen Mafia verhaftet. Ein Italiener gilt als Buchhalter einer Mafia-Sektion. Allerdings verstehen wir noch nicht, wofür diese Firmen genau genutzt werden. Aber wenn die ICIJ-Kooperation einmal läuft, haben wir Hilfe. Wir können solche Geschichten abgeben an die Kollegen in Italien und Russland. Die Kollegen dort können die Gefahren viel besser einschätzen. Leo Sisti von der Wochenzeitung L'Espresso etwa deckt in Italien seit mehr als 30 Jahren verbrecherische Machenschaften auf. Er hat als erster über Silvio Berlusconis Offshore-Geschäfte geschrieben. Über die Finanzen von Al-Qaida und die sizilianische Mafia hat er Bücher veröffentlicht. Und er lebt noch. Die Assad-Verbindung hat uns angefixt. Wir suchen nach mehr Personen aus dem Dunstkreis dieses Mannes, der einen Krieg führt, der bislang schon mehr als eine Viertelmillion Menschenleben gefordert hat. Und wir werden fündig. Ein Mann namens Suleiman Maruf taucht als Shareholder von einem halben Dutzend unserer Briefkastenfirmen auf. Wie Rami Makhlouf gilt auch er als guter Freund Assads. Er hat, laut Medienberichten, den Ruf, der Londoner Fixer des syrischen Diktators zu sein, ein Mittelsmann für Geschäfte dort. Anmerkung? Auf Anfrage erklärte eine von Suleiman Maruf beauftragte Rechtsanwaltskanzlei, die früheren Sanktionen gegen ihren Mandanten basierten auf falschen und unsubstantiierten Vorwürfen. Ein Detail am Rande. Er hat außerdem, das geht aus E-Mails hervor, die WikiLeaks veröffentlicht hat, für Assads Frau Asma teure Ming-Vasen und Armani-Designer-Interior im Londoner Edelkaufhaus Harrods eingekauft, als diese in Europa längst persona non grata war. Als schon 100.000 Menschen im syrischen Bürgerkrieg gestorben waren, deckte sich Asma al-Assad demnach bei Harrods ein, wo gerade Sale war. Schlussverkauf. Anmerkung? Auf Nachfrage zu Marufs mutmaßlicher Tätigkeit für Asma al-Assad antwortete die von Suleiman Maruf beauftragte Rechtsanwaltskanzlei bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. 10 Monate nachdem jener Maruf auf die EU-Sanktionslisten gesetzt wurde, meldet sich die Compliance-Abteilung von Mossack Fonseca beim MOSFON-Büro in London. Immerhin ist er ja Eigentümer von mindestens 11 Firmen. 7 davon wurden offenbar genutzt, um in Großbritannien Immobilien zu kaufen oder zu halten. Das Fazit der Compliance-Abteilung? Gemäß unserer Risikobewertung sind diese Firmen als hochriskant einzustufen. Die MOSFON-Angestellten lassen Maruf durch den World Check laufen, eine jener Datenbanken, in der sämtliche Personen mit fragwürdigen Verbindungen zu Politikern oder Kriminellen erfasst sind. Außerdem googeln die MOSFON-Leute Maruf und stoßen auf jene Informationen, die wir auch gefunden haben, dass er Assadsmann in London sei und auf Sanktionslisten stehe. Aber Suleiman Maruf bleibt Kunde und ist es auch noch 2015. Allerdings, manchmal zahlt sich die Untätigkeit von Mossack Fonseca aus. Seit 2014 ist Maruf nicht mehr auf der Sanktionsliste. Auf Druck von Marufs Anwälten hat das britische Außenministerium eine Löschung von der Sanktionsliste durchgesetzt, wegen fehlender gerichtsfester Beweise, wie es hieß. Außerdem stoßen wir auf eine Firma namens Maxima Middle East Trading Co., die im Januar 2013 beschließt, mindestens ein Konto bei der Syria International Islamic Bank zu eröffnen. Als Syrien längst im Bürgerkrieg versunken ist, wird über die Bank berichtet, dass sie das Assad-Regime mit Geld versorgt und helfen soll, Sanktionen zu umgehen. 2012 wurde das Geldhaus deshalb von den USA auf die Sanktionsliste gesetzt und dennoch half Moss von seinen Kunden dabei, dort ein Konto zu eröffnen. Wir stellen uns vor allem die Frage, warum wollte diese Firma bei dieser Bank ein Konto eröffnen? Wir schauen uns die Firma genauer an, gehen Dokument für Dokument durchsuchen in Datenbanken, fragen Experten. Wir finden heraus, dass Maxima Middle East Trading Co. ein Büro in der Freihandelszone von Sharjah, einem der 7 Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate, unterhält, einer berüchtigten Drehscheibe für heimliche Lieferungen nach Syrien. Und tatsächlich, US-Behörden sehen die Firma als Knotenpunkt eines komplizierten Netzwerkes von Firmen, über die mittels gefälschter Papiere Benzin nach Syrien geliefert wurde. Im Dezember 2014 werden die Maxima Middle East Trading Co. und ihr damaliger Direktor Ahmad Barqawi auf US-amerikanische Sanktionslisten gesetzt. Anmerkung: Weder die Maxima Middle East Trading Co. noch Ahmed Barqawi antworteten bis zum Redaktionsschluss dieses Buches auf eine entsprechende Anfrage. Das US-Finanzministerium vermutet, dass die Firma mit einem russischen Öl- und Gasunternehmen zusammengearbeitet hat, um Öl zur Belieferung der von der syrischen Regierung kontrollierten Raffinerien in Homs und Damaskus zu kaufen. Auf diese Weise habe sie geholfen, einen Plan durchzuführen, Flugzeugbenzin nach Syrien zu liefern, also jenen Treibstoff, den das syrische Regime braucht, um die eigene Bevölkerung zu bombardieren. In die Geschäfte der Maxima Middle East Trading Co. soll auch eine Firma namens Pan Gates International Corporation Ltd. verwickelt sein. Sie taucht ebenfalls in unseren Daten auf, und zwar gleich 3-mal. Eine der Firmen, die Pan Gates, gibt es in den Daten sogar gleich 3-mal. Einmal als Firma in der Steueroase Niue, einmal auf Samoa, einmal auf den Seychellen. Im Juli 2014 schließlich sanktionierte die USA die Firma, weil sie materielle Unterstützung sowie Güter und Dienstleistungen für die syrische Regierung zur Verfügung stellt. Anmerkung: Pan Gates International Corporation Ltd. antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Für Assad also. Und dennoch war die Firma MF intern noch ein weiteres Jahr als aktiv verzeichnet. Ein weiteres Jahr, in dem Moss von offenbar ein US-Embargo brach. Anmerkung: Mossack Fonseca antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage.